Hier setze ich mich hin an den Tisch. Ein Kollege kommt gleich wegen der Vernehmung. Willst du noch was haben? Zigarette oder was? Ich will gar nichts haben. Wie lange dauert das, Mann? Soll ich ganz nackt hier sitzen? Ja, der kommt gleich. Warte, wie zweit. Ja, okay. Setzen Hände auf den Tisch und keine Faxen machen. Die Kollegen meinten, es war schwer, dich letzte Nacht zu schnappen. Süßes wie eine Ratte aus, die Jungs aus dem Plattenbau. Ihr seid immer schuldig, brauch nicht mal in die Akte schauen. Bete noch was, denn du gehst in den Knast. Das Tonband läuft, also los, Junge, erzähl mir was. Du bist hier eine Ratte, Mann, guck doch in den Spiegel. Und so wie du mich anschreist, gehörst du selber hinter Riegel. Was hab ich denn gemacht? Stand nur ganz normal am Parkplatz. Denn statt im Kummer lassen wir lieber den Wodka platz. Jeden Tag das Gleiche, ihr haltet nach uns aus. Ja, ich komme aus und bin immer noch im Plattenbau. Alles ist schwer und keiner ist fair, Problem und mehr. Doch lustigerweise ist das Leben hart, also komm mir nicht mit dieser russen Scheiße. Du kannst dir deine Märchen sparen, ich kenn dich aus der Tageszeitung. G-Lex, Free Tracks, fettes Studio mit Etagenheizung. Ihr habt alle Dreck am Stecken, denn wir hier sprechen zu zweit. Laufen deine Fingerprints durch die Verbrecherkartei. Wir haben dich am Arsch, dein Alibi ist ein schlechter Witz. Weil wer seine Heimat verlässt, kommt vorne ein verdächtiges Gold, Captain, Wodka, Bomberjacken, Trainingshosen. Bei Scholz, Zirze, gute Cops, böse Cops, Gesangskabine, Rasterfahndung. Nikadak, ein Russe mehr mit Knasterfahrung. Gold, Captain, Wodka, Bomberjacken, Trainingshosen. Bei Scholz, Zirze, Ministerwatze, Nikadak. Gute Cops, böse Cops, Gesangskabine, Rasterfahndung. Nikadak, ein Russe mehr mit Knasterfahrung. Freundchen, ich geb dir den Rat, jetzt lieber leise aufzugeben. Denn du schaffst es eh nicht, dich aus dieser Scheiße rauszureden. Vergiss eure Karriere, jetzt ist Ende mit Konzerte machen. Ich hab die Schnauze voll von Russen, die nur Ärger machen. Ein Beamte von gestern meinte, wir sind die Verbrecherrasse. Ist doch klar, dass ich mir solche Sachen nicht gefallen lasse. Verarsch mich nicht, Ruski, ich weiß, so. Du hast Mist gebaut. Fährst sogar ein BMW und der hat sicher geklaut. Woher kommt dieser Neid, wenn wir gute Autos fahren? Weil ich gute Sachen habe, droht mir dafür ein Verfahren. Wir sprechen durch Musik und möchten hier etwas erreichen. Doch wir lieb von uns sind gezwungen, aufs Gesetz zu scheißen. So wie Roland Koch sind nicht alle jetzt in diesem Land. Sogar Polizisten wollten von mir mal ein Auto klauen. Ja, denkt, ihr seid schlau, doch zum Glück bin ich ein bisschen klüger. Jetzt zerstört dieses Land genau wie Skater und Graffiti-Sprüche. Ich hab jahrelang gearbeitet, um hier in diesem Stuhl zu sitzen und zu sehen, wie klein ihr bei mir werdet, ist echt gut zu wissen. Versteh die Polizisten nicht, die euch Gang-Jungs lieben. Erst wenn ihr im Knast seid, bin ich endlich zufrieden. Gold, Captain, Wodka, Bomberjacken, Trainingshosen. Bei Scholz, Zirze, Minister, Watze, Nikadak. Gute Cops, böse Cops, Gesangskabine, Rasterfahndung. Nikadak, ein Russe mehr mit Knasterfahrung. Gold, Captain, Wodka, Bomberjacken, Trainingshosen. Bei Scholz, Zirze, Minister, Watze, Nikadak. Gute Cops, böse Cops, Gesangskabine, Rasterfahndung. Nikadak, ein Russe mehr mit Knasterfahrung. Ich kann euch verdammten Pässe nicht verstehen. Wieso geht ihr da raus und meint, ihr seid die Kings? Ja, wir sind halt Kings. Das ist hier nicht eure Stadt. Das ist unsere Stadt, die Stadt ist für alle da. Ihr könnt euch hier nicht aufhören, als wäre das... Halt die Klappe jetzt, ich erzähl dir was. Ja, was willst du jetzt so nicht machen? Ihr regt mich so auf, ihr verdammt... Russen wollt zu sagen? Bist nicht der Einzige, der so denkt, aber wir werden die Musik auf euch zurückschicken. Musik machen, Musik machen, das glaubt ihr doch keine Sau, Mann. Gold, Captain, Wodka, Bomberjacken, Trainingshosen. Gute Cops, böse Cops, Gesangskabine, Rasterfahndung. Ein Russe mehr mit Knasterfahrung. Gold, Captain, Wodka, Bomberjacken, Trainingshosen. Gute Cops, böse Cops, Gesangskabine, Rasterfahndung. Ein Russe mehr mit Knasterfahrung.